بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله das Allahs Barmherzigen, Allahs Segen und Heilige Barmherzigkeit zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah azza wa jalla in die Irre geleitet wird, ist wirklich Irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, auf dass er uns unseren Iman stärkt, unser Wissen an nützlichem Wissen vermehrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben. Möge Allah azza wa jalla uns vergeben, was wir gemacht haben, was wir in Zukunft machen werden. Denn er ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir sind heute, inshallah ta'ala, widmen uns dem zwei Kapiteln, einmal dem Sonnen- und Mondfinsternisgebet. Einmal, inshallah ta'ala, das ist das Gebet. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, bi'idhnillahi ta'ala. Zunächst einmal, das Sonnen- und Mondfinsternisgebet ist dasjenige Salat, das man im Arabischen Kusuf oder Khusuf-Gebet nennt. Und das Wort Khusuf kommt vom Verb Khasafa, und Khasafa bedeutet sich verfinstern. Und manche Gelehrten benutzen den einen Begriff für den anderen, also Khusuf und Kusuf. Darum geht es beides, um die Mondfinsternis und das Sonnenfinsternis-Gebet. Die Mondfinsternis und die Sonnenfinsternis gehören zu den Zeichen Allahs Azza wa Jal, sind Zeichen für seine Lebendigkeit, sind Zeichen für dafür, dass er dieses Universum reguliert und lenkt und leitet. Es ist ein Zeichen dafür, dass es Allah Azza wa Jal gibt. Denn wäre dieses Universum zufällig entstanden, dann gäbe es eine Monotonie und es gäbe keine Veränderung. Aber die Veränderung und die Vielfalt weist darauf hin, dass es einen Schöpfer gibt, subhanahu wa ta'ala. Und diese Zeichen Allahs Azza wa Jal, die von Zeit zu Zeit auftauchen, gehören zu den Zeichen, durch die Allah die Menschen an sich erinnert. Denn wenn immer alles gleich verläuft, dann gewöhnt man sich daran. Dadurch, dass aber Veränderung entsteht, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass er imstande dazu ist, diese Veränderung herbeizurufen. Und dass er imstande ist dazu, die Nacht am Tag zu bringen. Normalerweise gibt es die Finsternis nur in der Nacht, aber er ist imstande, subhanahu wa ta'ala, die Finsternis auch tagsüber den Menschen zu zeigen. Und diese Veränderung weist auf die Einzigartigkeit Allahs und auf den Tawhid hin, an dem wir glauben. Und ebenfalls ist dieses die Veränderung ein Zeichen dafür, dass also die Sonnenfinsternis zum Beispiel ist ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sonne über die Sonne bestimmt, und wenn er will, dann scheint sie für uns, und wenn er will, dann lässt er sie verschwinden. Entweder teilweise verschwinden oder ganz verschwinden, denn die Finsternisse sind entweder ganze Vollfinsternisse oder Halbfinsternisse oder Teilfinsternisse. Und im folgenden Kapitel, wenn wir über die Finsternis sprechen, meinen wir sowohl die volle Finsternis als auch die Teilfinsternis. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat diese Finsternis stattgefunden, eine Sonnenfinsternis, an dem Tag, an dem der Sohn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim radiallahu anhu, verstorben ist. Und dazu lesen wir uns einen Hadith, der Grundlage für unser Kapitel ist. Denn aufgrund dieser Finsternis, oder diese Finsternis war Anlass dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Muslimen ein Salah verrichtet hat. Und dieses Salah ist von besonderer Art, und deswegen ist diesem Salah ein eigenständiges Kapitel gewidmet. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Sonnenfinsternis, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr lange im Gebet stand und die Leute mit ihm. Dann verbeugte er sich, erhob sich wieder, verbeugte sich wieder und verrichtete zwei Rak'a. In jeder Raka'a verbeugte er sich dreimal. Nach der dritten Verbeugung warf er sich so lange nieder, dass manche sogar in Ohnmacht fielen, weil er so lange in der Niederwerfung blieb. Man kippte Eimer voller Wasser auf sie. Wenn er sich verbeugte, sagte er Allahu Akbar. Und wenn er sich erhob, sagte er Sami'a Allahu liman hamida. Er betete, bis die Sonne sichtbar wurde. Dann sagte er, die Sonne und der Mond verfinstern sich nicht aufgrund des Todes eines Menschen oder seiner Geburt. Vielmehr sind es zwei Zeichen Allahs Azza wa Jal. Es sind vielmehr zwei Zeichen Allahs Azza wa Jal, durch die er seinen Dienern Angst macht. Wenn sie sich also verfinstern, dann begebt euch sofort zum Gebet. Dieses Ereignis hat, wie gesagt, stattgefunden einmal und an dem Tag, an dem der Sohn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und wäre unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein falscher Prophet, wäre es für ihn ein einfaches gewesen, dieses Ereignis, auszunutzen zu seinen Gunsten. Denn die Leute glaubten damals, dass die Sonne und der Mond sich deswegen verfinstern, weil eine besondere Person geboren oder gestorben ist. Und dann hätte er sallallahu alaihi wasallam nur sagen brauchen, seht ihr, hat er aber nicht. Er hat es geleugnet. Er hat geleugnet, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und er sagte sogar in einem Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu, die Sonne hat, die Leute sagten, die Sonne hat sich aufgrund des Todes von Ibrahim verfinstert. Dann sagte er, wahrlich, Sonne und Mond verfinstern sich nicht aufgrund des Todes oder der Geburt irgendeiner Person. Wenn ihr so etwas also seht, dann betet und bittet Allah. Die Gesetzlichkeit für dieses spezielle Salat, das wir erwähnt haben, zeigt sich natürlich in dem Hadith, den wir gesehen haben. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich einig über die Gesetzlichkeit dieses Gebetes. Wobei die Gelehrten sind sich einig über die Gesetzlichkeit dieses Gebetes, wenn es um eine Sonnenfinsternis geht, und über die Mondfinsternis sind sie ebenfalls, sind die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass dieses Salat gesetzlich ist. Insofern in beiden Situationen beten wir dieses Gebet. Dieses Salat wird in der Gemeinschaft verrichtet, sowohl das Sonnenfinsternisgebet als auch das Mondfinsternisgebet, denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hat sogar dazu aufgerufen lassen, As-Salatu Jami'a. Das heißt, das Gebet wird jetzt in der Gemeinschaft verrichtet. Insofern ist dieses, wie wir gleich sehen werden, insofern ist dieses Gebet sowohl in der Gemeinschaft gesetzlich, als auch sie das alleine verrichtet. Es gibt Gebete, die man nur alleine verrichtet. Und es gibt Gebete, die man nur in der Gemeinschaft verrichtet. Und es gibt Gebete, die man sowohl in der Gemeinschaft als auch alleine verrichtet. Und dazu gehört eben so, dazu gehören die fünf Gebete als auch das Khusuf und Khusuf Gebet. Das heißt also, auch wenn man zu Hause ist, darf man dieses Gebet verrichten, sobald man von der Sonnenfinsternis oder von der Mondfinsternis erfährt. Allerdings werden diese Gebete nicht verrichtet zu den verbotenen Zeiten. Also wenn die Sonne sich verfinstert, zum Beispiel am Nachmittag, nachdem das Asr verrichtet worden ist, wird dieses Salat nicht verrichtet, weil das eine verbotene Zeit ist. Wann beginnt man mit diesem Salat? Man beginnt mit diesem Salat, sobald die Sonne oder der Mond sich beginnen zu verfinstern. Das heißt, man wartet nicht ab, bis die komplette Verfinsterung eingetroffen hat. Und wer diese Sache schafft zu machen, hat eine große Gunsterweisung von Allah Azza wa Jalla geschenkt bekommen. Weil die meisten Menschen sind dieser Zeichen total unachtsam. Die meisten Menschen, wenn sie die Sonnenfinsternis oder die Mondfinsternis erleben, dann verschwenden sie ihre Zeit damit, dieses Ereignis zu betrachten mit eigenen Augen und zu fotografieren und ähnliches. Und in Wirklichkeit ist das die Möglichkeit für einen Muslim, und wann kommt das schon vor, alle paar Jahre mal, das ist die beste Möglichkeit für einen Muslim, ein Gebet mit zwei Raka'a zu verrichten, wie Aisha radiallahu anha uns berichtet hat. Wie gesagt, der Gebetsruf lautet, es ist kein normaler Adhan, sondern einfach nur wird ausgerufen As-Salatu Jami'ah. Das heißt, das Gebet wird gemeinsam verrichtet. Es gibt kein Adhan und keine Iqama für diese spezielle Salah. Wie wird dieses Salah verrichtet? Die allermeisten Ulama rahimahullah sagen, dass dieses Salah in zwei Raka'ah verrichtet wird. Das heißt also, zwei Gebetssequenzen. Zwei ganze Gebetssequenzen haben wir. Und pro Raka'ah haben wir richtigerweise zweimal Ruku'. Wir haben gerade vorhin einen Hadith gehört von Aisha, wo es heißt dreimal. Aber richtigerweise und die stärkeren Überlieferungen sind, dass es zwei Ruku' sind pro Raka'ah. Das heißt, zwei Verbeugungen sind pro Gebetseinheit, pro Raka'ah. Wir gleich noch ausführlicher sehen werden, inshallah ta'ala. Zunächst einmal, das Salah unterscheidet sich nicht von jedem anderen Gebet, das man in zwei Raka'ah verrichtet. Grundsätzlich nicht. Man spricht den Takbir, man spricht den Istiftah, man spricht die Isti'adha, dann liest man die Fatiha und danach liest man aus dem Koran lange. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr lange aus dem Koran gelesen. Aber diese Länge der Lesung hängt bei manchen Ulama davon ab, wie lang eben diese Finsternis andauert. Wie lange diese Finsternis andauert. Also wenn man das vorher weiß, denn sowas wird teilweise berechnet, dann weiß man, wie lange man liest. Aber ansonsten, grundsätzlich ist es so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam lang gelesen hat, da man versuchen soll, die Zeit möglichst zu nutzen im Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala. Was passiert, wenn die Finsternis vorbei ist, darüber reden wir noch inshallah ta'ala. Zunächst einmal nach der Fatiha liest man lange aus dem edlen Quran al-Karim. Und man liest laut, sowohl in dem Mondfinsternisgebet als auch in dem Sonnenfinsternisgebet. Weil beides Gebete sind, also richtigerweise, also bei dem Mondfinsternisgebet unter Übereinkunft der Ulama. Unter anderem deswegen, weil es ein Gebet ist, das bei Nacht verrichtet wird. Was das Sonnenfinsternisgebet angeht, da lesen wir richtigerweise auch laut, aus einem einfachen Grund, dass, also unter anderem und mancher Überlieferung, aber auch deswegen, weil da die Sonne sich verfinstert hat, es ist, kann man sagen, gar nicht mehr Tag, sondern es ist Nacht. Und es fällt dann unter die allgemeine Regel, dass die Gebete in der Nacht laut verrichtet werden, es sei denn, es gibt einen Beweis für das Gegenteil. Nachdem man lange aus dem Koran gelesen hat, das ist die Sunna, ansonsten wenn man kurz liest, ist das Gebet natürlich auch gültig, spricht man den Takbir und geht zum Ruku' über und danach sagt man Sami Allahu liman hamida, stellt sich wieder aufrecht hin und liest wieder aus dem edlen Koran al-Karim die Fatiha und eine weitere Sura, allerdings kürzer als beim ersten Mal. Und dann stellt sich hier die Frage, wenn man zweimal in die Verbeugung geht, zweimal in den Ruku' geht, welches der beiden Ruku' ist entscheidend dafür, dass man die erste Rak'a erwischt? Und die Antwort lautet, der erste Ruku', die erste Verbeugung ist entscheidend dafür, wodurch man spätestens die Rak'a erwischt. Das heißt, sollte jemand den zweiten Ruku' mit dem Imam erwischen, muss er diese gesamte Rak'a nachholen. Und der Grund dafür ist, dass die erste Verbeugung ist diejenige Verbeugung, die grundsätzlich auch immer stattfindet nach der Lesung des Koran al-Karim. Das ist normal, dass man nach der Fatiha und nach einer weiteren Sura in den Ruku' geht. Das ist bei jedem Gebet so Standard. Und die zweite Lesung, der zweite Ruku' ist zusätzlich. Deswegen ist der erste Ruku' das, was normal ist. Und das ist auch der erste Ruku' ist derjenige, der normalerweise immer entscheidend ist dafür, dass man die Rak'a erwischt. Und der zweite ist zusätzlich. Deswegen bleibt es dabei, dass der erste auch relevant ist dafür, ob man die Rak'a erwischt hat oder nicht. Wenn man dann zum zweiten Mal Koran gelesen hat, geht man wieder in die Verbeugung und sagt in der Verbeugung immer, was man auch normalerweise in der Verbeugung sagt, Subhana Rabbil Azim und andere Bittgebete, andere Adhkar. Und dann sagt man Sami Allahu liman hamida und hebt sich dabei auf zum zweiten Mal. Und dann sagt man Rabbana wa lakal hamd und die ganzen normalen Bittgebete, die man immer sagt, wenn man sich vom Ruku' erhebt zum Qiyam. Anschließend verrichtet man sein Gebet normal wie bei jedem anderen Salah auch. Man verrichtet zwei Niederwerfungen und setzt sich dazwischen kurz hin. Und in der zweiten Raka'a macht man genau das gleiche, was man auch in der ersten Raka'a gemacht hat. Nur etwas verkürzt gemäß der Sunnah. Und am Ende des Salah spricht man den Taslim. Wenn man am Ende des Salah den Taslim spricht, gibt es drei Fälle. Entweder du sprichst den Taslim, bevor die Finsternis vorbei ist, oder während sie gerade vorbei ist, oder die Finsternis endet schon während dem Salah. Im ersten Fall, wenn man den Taslim spricht, noch bevor die Finsternis vorbei ist, nutzt man die Zeit nach dem Salah zum Gedenken Allahs Azza wa Jal, um Bittgebete zu sprechen und auch um Allah Azza wa Jal um Verzeihung zu bitten und um zu spenden. Das sind die Sachen, die überliefert sind, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die man machen soll während der Finsternis. Sollte das Gebet gerade vorbei sein, während man fertig ist, ist das Gebet beendet und es gibt keine speziellen Bittgebete mehr danach. Und sollte die Sonnenfinsternis noch während des Salah enden, dann fasst man sich gemäß der richtigen Ansicht kurz, da der Grund für das Beten vorbei ist. Deswegen fasst man sich, wenn man zum Beispiel im Koran lesen ist gerade noch, dann beendet man die Koranlesung und geht in den Ruku' und so weiter und verrichtet man sein Gebet zu Ende. Dann gibt es die Thematik der Predigt in Bezug auf das Gebet, das Kusuf und Khusuf Gebet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, nachdem er das Salah verrichtet, eine Ansprache gehalten. Und manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, betrachten diese Ansprache als eine Art Predigt, da er den Leuten klar gemacht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, die Sonne und der Mond verfinstern sich nicht aufgrund des Todes eines Menschen oder seiner Geburt, sondern sie sind zwei Zeichen Allahs azza wa jal, durch die er seinen Dienern Angst macht. Wenn sie sich also verfinstern, dann begebt euch sofort zum Gebet. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, haben das als Predigt aufgefasst. Deswegen, wenn man eine Predigt hält, ist es kein Problem. Allerdings, die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, und das ist auch die richtigere Ansicht, inshallah, ist, dass es keine Predigt im eigentlichen Sinne ist, sondern er hat nur einen Hinweis gegeben, er hat nur diese falsche Überzeugung aus den Herzen der gläubigen Menschen, bi'idhnillahi azza wa jal, entfernt, damit sie nicht denken, dass das etwas mit dem Tod seines Sohnes radiallahu ta'ala anhu zu tun hat. Hier kommt eine weitere Thematik, da man heutzutage durch die Kommunikation erfährt, wo auf der Welt eine Sonnen- oder Mondfinsternis stattfindet. Dann stellt sich die Frage, wenn die Finsternis stattfindet in einem Land, in dem man sich nicht befindet. Das bedeutet, sie findet statt an einem, also sie kann an einem Ort auf der Welt gesehen werden, aber nicht an dem Ort, an dem man sich selbst befindet. soll man dann die Sonnenfinsternis, soll man dann dieses Gebet verrichten? Die Antwort lautet nein. Das Gebet der Sonnenfinsternis, der Mondfinsternis wird nur verrichtet an dem Ort, an dem man diese Finsternis auch mit dem Auge sehen kann. Denn wenn du sagen würdest, dass man dieses Gebet verrichtet, egal wo auf der Welt die Finsternis gesehen wird, dann wäre das ja genauso, wie wenn du sagen würdest, jetzt auf dem anderen Teil der Welt ist die Sonne aufgegangen, also kann man jetzt noch Duha-Gebet verrichten. Das heißt, einer hat dem anderen nichts zu tun. Diese Sachen sind dort, wo sie stattfinden, gesetzlich für die Leute, die sie dort mit dem bloßen Auge sehen können. Ansonsten, denn der Prophet sagt, فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَدْعُوا اللَّهِ. Wenn ihr so etwas seht, dann betet und bittet Allah. Und diese Sache ist eben nicht global auf der ganzen Welt, sondern die Leute, die es sehen können, machen das. Genauso wie auch beim Beginn und Ende eines Monats. Die Leute, die den Neumond sehen können, für sie ist der Neumond eingetroffen. Und die Leute auf der anderen Teil der Welt, die den Neumond nicht sehen können, für sie ist der Neumond eben noch, ist der neue Monat eben noch nicht eingetroffen. Das hängt eben, das ist eben lokal relevant. Ansonsten käme es dann zu einem oder anderen Konflikt. Sollte man dieses Gebet verpasst haben, das Khusuf oder Khusuf-Gebet verpasst haben, holt man es richtigerweise nicht nach. Denn das gehört zu den Gebeten, die man verpasst hat, wenn das Ereignis vorüber ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, dass wenn man das Khusuf-Gebet verpasst hat, dass man es dann später nachholt. Und Allah azza wa jalla weiß am besten Bescheid. Das nächste Gebet, das für die Muslime an manchen Teilen der Ort ab und zu relevant sein könnte, ist das Istisqa-Gebet. Das Istisqa-Gebet kommt vom Wort Saqi. Saqi heißt das Gießen und ähnliches. Und damit meint man, dass man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass er den Himmel regnen lässt. Darum bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Regen herabsendet. Dieses Istisqa-Gebet findet seine Gesetzlichkeit in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und wurde praktiziert von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und auch von den rechtgeleiteten besonnenen Khulafa nach ihm, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und das ist eine Sunna, Muakkada, dieses Istisqa-Gebet. Und dieses Istisqa-Gebet wird verrichtet, wenn die Menschen Schaden erleiden aufgrund des Mangels an Regenwasser. Das heißt, die Erde ist trocken und es kommt kein Wasser vom Himmel und das Wasser wird benötigt für die Felder und wird benötigt für die Tiere und anderes. In diesem Fall ist es eine Sunna, dass der Imam der Muslime, auch wenn es keine Bedingung ist für die Gültigkeit, aber dass der Imam der Muslime dazu aufruft, dieses Salah zu verrichten in der Gemeinschaft. Und es besteht auch kein Zweifel, also die Gelehrten sind sich darüber einig, dass dieses Gebet gesetzlich ist und in zwei Raka'a verrichtet wird. Dazu ruft der Imam die Menschen auf und sagt ihnen, an welchem Tag sie sich treffen sollen und wie sie sich auf dieses Gebet vorbereiten sollen. Denn solches Unheil geschieht nur aufgrund der Sünden der Menschen und was sie an ihren Taten vorausgeschickt haben. Und deswegen bereitet man sich dadurch auf dieses Gebet vor, indem man Allah Azza wa Jalla um Verzeihung bittet, sich ihm reuevoll zuwendet und versucht, Frieden zu stiften zwischen sich und den anderen Menschen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird den Zustand eines Volkes nur dann verändern, wenn sie das verändern, was in ihnen selbst ist. Dieses Istisqa-Gebet wird richtigerweise verrichtet zur gleichen Zeit wie das Duha-Gebet. Denn Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, dass der Prophet den Leuten versprach, an einem bestimmten Tag dorthin zu kommen, wo sie das Eid-Gebet normalerweise verrichten. Er ging hinaus, als die Sonnenbraue sichtbar wurde. Und die Sonnenbraue, das ist eben der Rand der Sonne. Wird als Sonnenbraue bezeichnet, weil er der Augenbraue ähnelt. Und sobald sie sichtbar wurde, das heißt also, sobald die Sonne aufgegangen ist, das ist damit gemeint, sobald die Sonne aufgegangen ist und natürlich ein bisschen aufgestiegen ist, eine Lanze, wie wir gesagt haben, denn erst dann ist das Gebet zu dieser Zeit überhaupt erlaubt. Denn vorher, während die Sonne aufgeht, ist es unter Beeinkunft der Gelehrten verboten, haram, ein freiwilliges Salat zu verrichten. Sowohl diejenigen Gebete, die auf eine Ursache zurückzuführen sind, als auch die Gebete, die auf keine Ursache zurückzuführen sind. Dieses Gebet ist das Gebet ist auch eine Sunna, dass man es, wie gesagt, im Freien verrichtet, dort, wo man auch das Eid-Gebet verrichtet. Ansonsten, wenn man es in der Moschee verrichtet, weil man sonst keinen anderen Platz hat, wie das in manchen Ländern der Fall ist, spricht auch nichts dagegen, hat also keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Salah. Dieses Salah vor diesem Salah gibt es keinen Adhan und keine Iqama und auch keinen anderen Ausruf. Also in keiner Art und Weise ruft man zu diesem Salah irgendwie auf. Und das erinnert uns an das Eid-Gebet, denn wie wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala, wird auch das Istisqa-Gebet auf die gleiche Art verrichtet wie das Eid-Gebet. Und beim Eid-Gebet kannten wir auch schon, dass zum Eid-Gebet nicht gerufen wird. Es gibt keinen Adhan und keine Iqama. Und auch, was wir vorhin gesagt haben über das Mond- und Sonnenfinsternis geht, dass man dort als Salatu Jami'a ausruft, findet hier nicht statt. Man ruft zum Istisqa-Gebet in keiner Art und Weise auf. Das Gebet an sich, wie wird das Gebet an sich verrichtet? Das Gebet an sich wird genauso verrichtet wie das Eid-Gebet. Und deswegen kürzen wir es an dieser Stelle ab. Genauso wie beim Eid-Gebet verrichten wir das Gebet und sprechen am Anfang 7-mal den Takbir und 5-mal in der zweiten Raka'a. Genauso auf die gleiche Art und Weise wird das Eid-Gebet verrichtet. Und genauso wie beim Eid-Gebet haben wir nach dem Eid-Gebet 2 Predigten. Ebenfalls beim Istisqa-Gebet haben wir nach dem Istisqa-Gebet 2 Predigten. Das ist die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Während der Predigt, der Sinn des ganzen Gebetes ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwürfig zuwendet und ihn darum inständig bittet, seinen Segen herabzusenden. Und deswegen, und wir wissen aus dem edlen Koran al-Karim, dass die Sünden Grund dafür sind, dass uns der Segen vorenthalten bleibt. Und deswegen hat auch Nuh alayhi salatu wassalam zu seinen Leuten gesagt, in Surah 71, Vers 10 bis 12, ich sagte, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist ja allvergebend, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden und euch mit dem Besitz und Söhnen unterstützen und für euch Gärten machen und für euch Bäche machen. Aus dieser Ayah entnehmen wir, dass Istighfar Grund für den Rizq ist, Grund für die Versorgung ist. Und deswegen ist es Sunnah, dass man in dieser Predigt Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet und sich ihm reuevoll zuwendet. Ebenso ist es Sunnah, dass man, wenn man dazu zu der Stelle kommt, die Predigt beginnt wie jede andere Predigt auch, indem man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Aber es ist, und wenn man dann zur Stelle kommt, dass man Allah azza wa jal um Regen bittet, dann ist es eine Sunnah, dass man dabei seine Hände hebt. Denn normalerweise der Prediger, der Khatib, während er auf der Kanzel ist am Freitag, hebt seine Hände nie. Es sei denn, er bittet um Regen. Und deswegen ist hier der Hinweis ausdrücklich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, heißt es im Hadith von Umair radiallahu ta'ala anhu, er sagte, dass er den Propheten Muhammad gesehen hat, wie er im Stehen um Regen bat, indem er seine Hände vor sein Gesicht hob, aber nicht über den Kopf. Und er, radiallahu ta'ala anhum, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das speziell beim Eid, speziell beim Bitten um Regen gemacht, und dementsprechend hat man sich als Muslim an das Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu halten. Ebenso ist es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam während dieser speziellen Predigt und dieses speziellen Dua, dass man sein Obergewand umdreht. Die Leute damals oder gehört zur damaligen Zeit, und auch heutzutage gibt es das in manchen Kulturen, dass man einen Umhang trägt. Und diesen Umhang während des Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Istisqa-Predigt umzudrehen, ist eine Form der Unterwürfigkeit und eine Form der Selbsterniedrigung und eine Form, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Und deswegen sagte Abdullah ibn Zayd, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Gebetsplatz hinausging, um darum zu bitten, dass es regne. Und als er Bittgebete sprechen wollte, wandte er sich zur Qibla und wendete dann seinen Umhang. Insofern haben wir verschiedene Sunna kennengelernt. Während dieses, erstens, man bittet Allah um Regen. Zweitens, man dreht sich dabei zur Qibla und mit dem Rücken zu den Ma'mum. Als nächstes wendet man auch seinen Umhang und man hebt dabei seine Hände. All dies sind Sunnah-Handlungen des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, haben auch gesagt, wenn man kein Obergewand hat, dann kann man auch, falls man eine Kopfbedeckung als Mann trägt, diese auch umdrehen, da die Bedeutung die gleiche ist. Sollte man dieses Gebet, das ist das Istisqa-Gebet, verpasst haben, holt man es nicht nach, genauso wie wir auch vorhin gesagt haben, dass man das Khusuf-Gebet nicht nachholt. Sondern sollte die Gemeinschaft noch dabei sein, Bittgebete zu sprechen, und man kommt nach dem Gebet dazu, spricht man mit den Muslimen die Bittgebete. Ansonsten ist das Istisqa-Gebet, wenn es verpasst worden ist, verrichtet man es, holt man es nicht nach. Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Was meint ihr, gehen wir noch über zum nächsten Kapitel oder habt ihr noch Kraft oder seid ihr müde? Ja, bei einer für alle. Das nächste Kapitel in Scharatala schneiden wir ebenfalls an. Es ist das Kapitel, das letzte Kapitel im Thema Salah. Und dementsprechend passend ist es auch das letzte Salah, das du irgendwie erleben wirst, insha'Allah ta'ala. Und zwar geht es um das Janaza-Gebet, um das Begräbnisgebet. Auf Arabisch Janaza sagt man oder Jinaza sagt man. Und dieses Wort kommt vom arabischen Wort Jenz. Und Jenz bedeutet verdecken. Und dieses Gebet wird wohl deswegen so genannt, weil der Tote, wenn er noch nicht begraben worden ist, wird er verdeckt durch ein Tuch und ähnliches. Das gehört zur Ehrenerweisung den Toten gegenüber, dass man sie nicht offen lässt. Und ebenfalls, wenn er begraben ist, ist er auch in gewisser Art verdeckt. Noch bevor wir natürlich über das Gebet an sich sprechen, reden wir über ein paar Themen, die dieser Sache vorausgehen, was die zeitliche Abfolge angeht. Bevor wir ein Janaza-Gebet verrichten, in der Regel erkrankt der Mensch. Natürlich gibt es auch Menschen, die plötzlich sterben. Möge uns Allah uns davor bewahren. Aber die Menschen in der Regel, sie erkranken häufig. Und deswegen reden die Ulama, rahimahullah ta'ala, an dieser Stelle über den Krankenbesuch. Und das gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man seinen kranken Bruder besucht und das eine Form der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie auch im Hadith Qudsi das erwähnt hat, dass er den Diener am jüngsten Tag, am letzten Tag fragen wird: O mein Diener, ich bin erkrankt. Allah wird zu seinem Diener sagen: O mein Diener, ich bin erkrankt. Warum hast du mich nicht besucht? Dann sagt der Diener zu Allah subhanahu wa ta'ala: O Allah, wie erkrankst du, wo du doch der Herr der Welten bist? Da sagte er: Mein Diener so und so ist krank geworden. Hättest du ihn besucht, dann hättest du mich dort vorgefunden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sowohl die Muslime als auch die Dhimma-Leute wie Juden einen Krankenbesuch abgestattet. Und zu den Sahaba, die überliefert ist, dass er es gemacht hat, wie Sa'd ibn Abi Waqqas und Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala an. Und zu den großen Belohnungen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns versprochen hat, für denjenigen, der einen Krankenbesuch abstattet, gehört der Hadith von Thauban, in dem er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, wenn ein Muslim seinem muslimischen Bruder einen Krankenbesuch abstattet, befindet er sich, bis er zurückkehrt, inmitten der Paradiesfrüchte. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem diese große Belohnung versprochen, dass sie einem zuteil werden lässt. Und wer diese große Belohnung bekommen wird, das bedeutet, er wird auch ins Paradies gelangen, bi'idhnillahi ta'ala. Die Ulama rahimahullah erwähnen auch in diesem Zusammenhang einige Anstandsregeln beim Besuch des Kranken. Natürlich, der Besuch des Kranken, man kann jeden Kranken besuchen, nur speziell geht es uns hier mehr um den Kranken, der an einer Krankheit leidet, die aller Wahrscheinlichkeit nach zum Tod führt. Wie jemand, der eine Krankheit hat, die erfahrungsgemäß zum Tod führt und es gibt dafür kein Heilmittel. Zu den Anstandsregeln gehört, dass man den Todkranken besucht zu einer Zeit, zu der es ihm angenehm ist. Dass die Länge, wie lange man bei ihm sitzt, abhängig ist von dem, was ihm für ihn angenehm ist. Ebenfalls, also die Zeiten als auch die Länge, wie lange man bei ihm bleibt. Aber zur Sunna gehört es, dass man dem Toten Hoffnung macht auf ein langes Leben, inshallah ta'ala, und dass man ihm nicht die Hoffnung wegnimmt, dass er sterben wird. Denn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Sa'd, auf dass du durch dein Zurückbleiben manchen hilfst und anderen schadest. Auf dass du, das heißt in der Hoffnung, dass du nicht gleich stirbst und dann noch ein bisschen, hoffentlich bleibst du noch ein bisschen länger am Leben, sodass manche von dir profitieren werden und andere von dir zu Schaden noch kommen werden. Insofern, diese tröstenden Worte soll man den todkranken Menschen sagen und natürlich ihn auch erinnern an wichtige Dinge, wie zum Beispiel die Rechte und Pflichten, die er vielleicht vernachlässigt hat. Und deswegen ist es zu diesem Zeitpunkt auch sinnvoll, den Sterbenden daran zu erinnern, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ein Vermächtnis auf Arabisch Wasiyya, damit meint man, dass man schriftlich oder mündlich den Leuten klar macht, dass es bestimmte Dinge zu erledigen gibt, wenn man verstorben ist. Und entweder, wie gesagt, man schreibt etwas und hinterlässt dieses Blatt, sodass die Hinterbliebenen wissen, was noch zu tun ist, falls man bestimmte Schulden hat oder ähnliches, oder bestimmte Pflichten Allah also gegenüber nicht erfüllt hat, wie die Hajj oder anderes. Oder man nimmt sich zwei redliche männliche Zeugen und macht sie zu Zeugen, indem man ihnen mitteilt, was zu tun ist nach dem Tod. Das nennt man ein Vermächtnis. Das heißt, dass man den Leuten, oder ein Testament besser gesagt, dass man den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Und diese Art von Wasiyya ist grundsätzlich, dieses Vermächtnis ist grundsätzlich eine Sunna, ist Mandub. Wird aber zur Pflicht, wenn davon Rechte anderer abhängen, wie zum Beispiel Schulden, dann wird es in diesem Fall zur Pflicht. Und man muss die Sache aufschreiben. Man darf, wie der Prophet sagt, das Wasallam, keine zwei Nächte vergehen lassen, wenn man irgendwie etwas ein Vermächtnis, was aufschreiben muss in einem Vermächtnis, ohne dass man es eben aufgeschrieben hat, bei sich und den Leuten mitgeteilt hat, seinen engsten Leuten mitgeteilt hat, wie zum Beispiel die Ehefrau oder anderen, wo dieses Vermächtnis sich befindet oder das Testament sich befindet, bevor man gestorben ist, damit sie es finden können, nachdem man gestorben ist. Und in ein Vermächtnis darf man auch freiwillige Sachen reinschreiben. Es geht nicht nur um Rechte und Pflichten, sondern man kann auch reinschreiben, zum Beispiel, wenn man möchte, dass eine bestimmte Person die Totenwaschung übernimmt oder wenn man möchte, dass ein bestimmter Teil des Betrages gespendet werden soll und so weiter und so fort nach bestimmten Regeln, wie die Ulama rahimahumullah ta'ala in einem gesonderten Kapitel über die Wasiyya ausführlicher behandelt. Für uns ist nur wichtig, dass man in diesem Fall, dass das der späteste Zeitpunkt ist, an dem man jemanden erinnern muss, diese Angelegenheit zu bewerkstelligen. Sollte dann der Todkranke letztendlich verstorben sein, ist das Erste, was man machen sollte, ist, dass man ihm natürlich neben den Bittgebeten, die man spricht für ihn, wenn er ein Muslim war, dass man ihm seine Augen verschließt, denn so sagt der Prophet im Hadith von Shaddad ibn Aus, wenn ihr bei den Verstorbenen seid, dann schließt ihre Augen, denn das Auge verfolgt die Seele und spricht Gutes, denn die Engel sagen zu den Worten der Hausbewohner Amen. Das heißt, die Engel bestätigen das Bittgebet, was gesprochen wird. Wenn Gutes, sagen sie Amen zu dem Guten. Und wenn man Schlechtes spricht, dann sagten sie Amen zu dem Schlechten. So viel zum Verstorbenen. Was ist mit den Hinterbliebenen? Den Hinterbliebenen soll man ebenfalls die Geduld ans Herz legen, sie versuchen zu trösten, ihnen klarzumachen, daran zu erinnern, denn die Erinnerung hilft den gläubigen Menschen, dass diese Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala nicht rückgängig gemacht werden kann und dass der Muslim aus jeder Situation das Beste machen soll. Und deswegen, je nachdem wie der Muslim damit umgeht, ist es für ihn gut oder schlecht. Aus jeder Situation kann der Gläubige etwas Gutes machen. Wenn er ihm etwas Schlechtes passiert, ist er geduldig. Und wenn ihm etwas Gutes passiert, ist er dankbar. Als Salama radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie war ja verheiratet mit ihrem Mann Abu Salama. Sie sagte, ich habe gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jeder Muslim, den ein Schicksalsschlag trifft, Schicksalsschlag, also eine Katastrophe, etwas Schlimmes, was ihn bekümmert, jeder Muslim, den ein Schicksalsschlag trifft und dann sagt, was Allah ihm angeordnet hat. Allah hat im Koran gesagt, dass man sagen soll, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Das heißt, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Jeder, der das sagt und dann anschließend folgendes Bittgebet spricht, O Allah, belohne mich für meinen Schicksalsschlag und ersetze ihn durch etwas Besseres. Dem gibt Allah etwas Besseres als ihm. Jedem, dem etwas Schlechtes passiert, wenn er dieses Bittgebet spricht und davon überzeugt ist, dass Allah Azza wa Jal dieses Bittgebet erhört, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dieses Bittgebet inshallah erhören und ihm etwas Besseres stattdessen geben. Und deswegen dann sagte Salama radiallahu anhu, sagte, als mein Mann Abu Salama starb, sagte ich, wer von den Muslimen wird schon besser sein als Abu Salama? Seine Familie ist die erste, die zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist. Er und seine Leute gehören zu den ersten Muhajirin. Dann sagte sie radiallahu ta'ala anha, ich sprach dann diese Worte, Allah inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, so heißt es auf Arabisch. Dann sagte sie, ich sprach dann diese Worte und Allah gab mir den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, das heißt, ihn gab ihn mir als Ehemann. Geduld zu haben bedeutet erstens im Herzen Geduld zu haben, mit der Bestimmung Allahs zufrieden zu sein. Zweitens auch mit den Worten und mit den Taten. Mit den Worten bedeutet, dass man zum Beispiel dieses Bittgebet spricht und dass man umgekehrt nichts sagt, was Allah zornig macht und dass man auch mit den Händen und Füßen nichts macht, was der Geduld widerspricht. Denn manche Leute, was der Geduld widerspricht, ist zum Beispiel, dass sie, wenn sie zornig sind oder unzufrieden sind oder etwas Katastrophe passiert, zerreißen sie zum Beispiel ihre Kleider oder reißen sich ihre Haare aus oder ähnliches. Und das alles gehört zu den Taten der Jahiliyyah und bedeutet, ist eine Form der Unzufriedenheit Allah gegenüber. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, die gewaltige Belohnung kommt von der gewaltigen Prüfung. Das heißt, je gewaltiger, je schwieriger die Prüfung, desto gewaltiger ist auch die Belohnung. Je einfacher die Prüfung, desto einfacher fällt auch die Belohnung aus. Und wenn Allah Leute liebt, dann prüft er sie. Wer danach zufrieden ist, erhält Zufriedenheit. Und wer danach zornig ist, erhält Zorn. Deswegen, wenn einer zum Beispiel in der eigenen Familie verstirbt, wie zum Beispiel das eigene Kind oder der eigene Vater oder wer auch immer, dann der gläubige Mensch, er kann schauen auf das, was ihn getroffen hat. Zum Beispiel, er hat seinen Vater verloren oder seine Mutter oder wen auch immer. Er kann sagen, er kann seine Unzufriedenheit, wenn er die Situation nicht gut ausnutzt, dann kann es sein, dass er seine Unzufriedenheit sieht oder zum Ausdruck bringt, weil er sieht, was ihm genommen worden ist, aber er kann auch umgekehrt schauen, wie lange Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Ni'ma gegeben hat. Er hat einen Vater 40, 50 Jahre lang gehabt und genossen und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn genommen. Das heißt, diese 40 Jahre, wenn er dankbar ist Allah gegenüber, er vergisst sie nicht. Er ist Allah dankbar und dankt Allah, vielen Dank, Allah sei, dein sei das Lob dafür, dass du mich, meinen Vater, hast 40, 50 Jahre lang sehen lassen und dann hast du ihn weggenommen. Oder zum Beispiel, jemand Kinder hat, dass Allah, wenn dir ein Kind genommen hat, dann sagst du Alhamdulillah, dass Allah mir nicht alle Kinder genommen hat und so weiter und so fort. Das heißt, egal was Allah Azza wa Jal dir wegnimmt, erstens, du schaust, was war vorher und zweitens, du schaust, dass diese Ni'ma, die Allah Azza wa Jal von dir genommen hat, keine Pflicht ist Allah gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht dazu verpflichtet, dem gläubigen Menschen irgendetwas zu geben. Und das ist alles ein reines Geschenk von ihm, subhanahu wa ta'ala. Ebenso gehört es zur Ehrerweisung des Verstorbenen, dass man, wenn er verstorben ist, da die Gliedmaßen und der Körper versteift und je nachdem, wie er in den ersten Momenten liegt oder bleibt, wird er auch dann weiterhin bleiben. Und deswegen gehört es zu der Ehrung, dass man auch ihm wie seine Augen schließt, wie wir gesagt haben, und auch, dass man seinen Mund verschließt. Das gehört ebenfalls zu der Ehre, Erweisung des Verstorbenen gegenüber, auch das Lockern der Gelenke. All dies nicht, weil es ausdrücklich überliefert ist, sondern weil das erreicht hat nachher auch die Totenwaschung, wenn die Gelenke leichter bewegen kann. Zur Totenwaschung, inshallah ta'ala, kommen wir später, bi'idhnillahi ta'ala. Als nächstes, beziehungsweise als letztes für heute, gehört zu den Anstandsregeln dem Verstorbenen gegenüber, dass man als erstes sich damit beeilt, noch bevor man mit irgendetwas beginnt, noch bevor man mit der Totenwaschung beginnt, noch bevor man mit irgendetwas beginnt, dass man sein Vermächtnis ersucht. Dass man sucht, wo steht seine Wasiyya. Und denn diese Wasiyya, dass sie dann eben geöffnet wird und gelesen wird von falls es eine gibt, von seinen nächsten Erben. Warum? Weil da eventuell drin steht, wer ihn waschen soll für das Gebet, wer die Totenwaschung Ghusl al-Mayyit durchführen soll. Denn wenn er es nicht anderen Leuten mitgeteilt hat, mündlich, kann es sein, dass es dort geschrieben steht. Und das ist die erste Angelegenheit, damit niemand dieser Person zuvorkommt. Ebenso, damit man alle Rechte, die der Verstorbene anderen Menschen nicht gegeben hat, anderen Menschen schuldet, dass man sie begleicht, so schnell es geht. Denn davon hängt, nach manchen Ulama, rahimahullah ta'ala, seine Zufriedenheit in seinem Grab ab. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, Die Seele des Gläubigen ist so lange an seinen Schulden gebunden, bis sie für ihn beglichen werden. Die Seele des Gläubigen ist so lange an seinen Schulden gebunden, bis sie für ihn beglichen werden. Deswegen, nach manchen Ulama, bedeutet das, dass er seine Wonne, die Wonne, den Genuss nicht genießen darf, bis eben diese Schulden beglichen werden. Und deswegen sollten zum Beispiel die Familie leben in einem Haus, das der Verstorbene hinterlassen hat, und sie können die Schulden nur begleichen, wenn das Haus verkauft wird, muss dieses Haus verkauft werden. Und die Verstorbenen müssen umziehen, damit die Schulden beglichen werden können, wenn es nicht anders geht. Denn das ist nicht ihr Eigentum. Und das Erbe geht erst an die Erbenden weiter, wenn die Schulden alle beglichen worden sind und noch etwas vom Erben übrig bleibt. Vorher gehört es niemandem von ihnen. Deswegen ist es dringend notwendig, wie gesagt, dass man die Schulden begleicht. Und wenn wir von den Schulden sprechen, reden wir nicht nur von den Schulden, die man anderen Menschen gegenüber hat, sondern auch den Schulden, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat. Wie zum Beispiel, wie gesagt haben, eine Hajj, die man nicht vollzogen hat. Wir meinen damit natürlich als Schulden, wenn es eine Hajj ist, die für einen Menschen Pflicht war. Ansonsten manche Menschen leben und sterben, ohne dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, die Hajj zu vollziehen, wie jemand, der Zeit seines Lebens arm gewesen ist und sich die Hajj hätte nie leisten können. Für ihn war die Hajj zu Lebzeiten schon keine Pflicht, dann wird sie auch nach seinem Tod nicht zur Pflicht. Deswegen wir reden davon, dass jemand die Hajj hätte vollziehen müssen und sie aber trotzdem nicht vollzogen hat und verstorben ist. Das ist eine Art an Schulden, die dieser Verstorbene gegenüber Allah Azza wa Jalla hat. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, machen wir mit der Totenwaschung weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.